Abend, wir sind zusammen aus wegen der unausgesprochenen Dinge. Ich werd scheinbar grundlos wütend, ball die Hand zur Faust. Du machst es durch deine Tränen nur noch umso schlimmer. Du sagst, ich hör nicht richtig zu, weinst und drohst mit Scheidung. Darauf geh ich ein und du fängst wieder an zu schreien. Immer der gleiche Ablauf nach Jahren der Beziehung. Du versuchst mich zu erziehen, doch willst nur noch vor mir fliehen. Wir sind kein Liebespaar mehr, nur zweckgemäß. Du sagst, du wärst längst fort, wenn du genügend Geld besäßt. Dieses ständige, ignorante Schweigen, du kannst mich nicht mehr leiden. Vor allem, wenn ich bereit bin, komm, lass uns scheiden. Eheleben, Ehesterben, das ist nichts für uns. Wir werden nicht mehr warten, nicht mehr feige sein. Raus aus dem Knast, dem Eigenheim. Komm, lass uns scheiden und frei sein wie die Heiden. Eheleben, Ehesterben, das ist nichts für uns. Wir werden nicht mehr warten, nicht mehr feige sein. Raus aus dem Knast, dem Eigenheim. Komm, lass uns scheiden und frei sein wie die Heiden. Eigentlich hast du mich, ich bin nicht mehr dein Mann. Den Sex holst du seit Wochen beim Erstbesten nebenan. Der weiß, wie man eine Frau behandelt, wie man sie rammelt und wie man ihr das Gefühl gibt, sie würde verstanden. Mir geht es ähnlich, Frau, ich find's ermüdend, dieses ständige Gemecker. Du bist ständig unzufrieden, es sind ständig meine Fehler. Du kommst nie drauf, dir was zuzuschieben. Ich soll mich hier ändern, wofür, wenn wir uns nicht mehr lieben? Ich habe viel versucht, das kannst du mir nicht nachtragen. Ich war immer treu und du machst Sex mit unserem Nachbarn. Du meinst, ich wäre daran schuld, weil mein Herz wär fast kalt. Sag mal, hast du nicht mehr alle? Ich glaube, es kracht bald. Eheleben, Ehesterben, das ist nichts für uns. Wir werden nicht mehr warten, nicht mehr feige sein. Raus aus dem Knast, dem Eigenheim. Komm, lass uns scheiden und frei sein wie die Heiden. Eheleben, Ehesterben, das ist nichts für uns. Wir werden nicht mehr warten, nicht mehr feige sein.